heute auch auseinander gehen. Lebe wohl, kleine Frau, weine nicht, kleine Frau, denn wir werden uns ja doch bald wiedersehen. Wenn ich auch fern dir bin, sollst du nicht traurig sein. Du bist mein Leben, du bist mein Glück allein. Lebe wohl, kleine Frau, weine nicht, kleine Frau, lebe wohl, auf Frau, lebe wohl.